Die Nächte, in denen wir geschlafen haben, sind, als wären sie nie gewesen. In unserem Gedächtnis dauern einzig jene, in denen wir kein Auge geschlossen haben. Nacht heißt schlaflose Nacht.